Tag, Herr Landstuhler, Folge 61, Abreise Tokio, Anreise Hiroshima. Die mache ich mit dem Shinkansen. Das heißt, kurz, wie gesagt, Japan-Railpad habe ich euch schon mal erzählt. Ihr müsst dran denken, ihr könnt nicht mit dem Natsumi fahren, das ist dieser Superschnellzug. Das heißt, in dieser Hypedia-Erg das einfach abwähle. Macht aber jetzt in Anführungszeichen auf diese 5 Stunden, eine halbe Stunde aus. Der fährt zwar auch definitiv schneller. Aber wie gesagt, auch rein vom Erlebnis ist es okay. Also wie gesagt, mein Zug, das war der normale. Der ist in 5 Stunden gefahren. Topspeed war so 3,40. Aber in der Regel fährt er, wie gesagt, nur so 2,60. Was vom Vorteil ist, wenn ihr Zeit habt, und das könnt ihr aber nur am selben Tag machen, ist eine Sitzreservierung machen. Die kostet euch schon nichts. Ich hatte jetzt für den ersten Zug keine gekriegt. Das heißt, ich musste praktisch unreservierte Sitze nehmen. Dann müssen wir oben auf der Anzeige gucken, welche Wagen unreservierte Sitze habt. Und je nachdem, welcher Zeitplan das ist, müssen wir einfach halt ein bisschen früher dort sind oder euch einfach ein bisschen umsetzen. Aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall machbar. Und wie gesagt, ihr habt da relativ guter Platz. Beinfreiheit nach vorne ist super. Ihr könnt den Sitz zurückmachen. Und wie gesagt, es gibt keine Lademöglichkeit und ja, die Sitze sind im Endeffekt 2, dann Gang und dann 3 gesetzt. Wie gesagt, die Fahrt war schön ruhig, schön nett. Wie gesagt, Internetverbindung kein Thema. Ihr könnt auch im Zug Internet benutzen, was ich aber, wie gesagt, nett gemacht habe. Dann, wie gesagt, hatte ich in Osaka, hatte ich umsteigen. Das war aber eigentlich eher so verstehen, aus dem Zug raus, der fährt weg, warte bis der nächste Zug kommt. Und dort hatte ich aber auch eine Sitzreservierung. Die Sitze sind dann 2 Gang 2. Dort haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Die sind noch ein bisschen flausig oder so. Wie gesagt, die Zugbegleiter laufen immer durch und verneigen sich dann, wenn sie den Waggon wechseln. Es gibt auch einen Service, was Essen, Trinken und so Kleinigkeiten zu essen geht, was es kostet oder so. Habe ich aber, wie gesagt, nett geholt. Dann, wie gesagt, bin ich in Hiroshima angekommen. Bin dann zu meinem Hotel gelaufen, das waren ungefähr so 20 Minuten, mit meinem Koffer über die breite Gehwege, absolut kein Thema. Wie gesagt, zu Hiroshima, so erzähle ich später mehr. Halt die bisschen kurz, weil wie gesagt, an diesem Tag, also heißt natürlich ein ganzer Tag, also ich bin losgefahren um, ich glaube um 10 oder 11 und war kurz vor 13 Uhr, ja, war ich auf jeden Fall dort. Das heißt, im Hotel bin ich hingegangen, habe praktisch eingecheckt, meinen Koffer einfach wieder später aufs Zimmer bringen lassen und konnte mir dort aber schon ein Fahrrad mieten. Und das war halt relativ cool, weil dort konnte ich nämlich zum Friedenspark, der jetzt aber auch in guter Fußdistanz war, 1,5 Kilometer, konnte ich, wie gesagt, gut mit dem Fahrrad fahren. Die Fahrräder sind normale Damenräder mit vorne einem Korb dran. Die haben einen Schlüssel dran, also einfach so ein Schloss, was hin und rein geht. Du hast einfach gesagt, welches Zimmer du hast, hast du dein Fahrrad genommen und konntest den ganzen Tag ausleihen. Sie wollten es nur bis 23 Uhr wieder zurückhaben. Ja, und dann, wie gesagt, zum Fahrradfahren habe ich schon ein Video gemacht. Das gibt es separat. Wie gesagt, die Leute fahren relativ langsam. Und du benutzt den Bürgersteig, du kannst zwar auf der Straße fahren, macht man aber nicht. Man fährt links. Und wie gesagt, du brauchst kein Klingeln. Wir sind alle sehr, sehr rücksichtsvoll. Dadurch, dass ich halt zu groß bin, kann ich nicht richtig Speed geben. Aber das brauchst du auch nicht, weil du nur links guckst und nur rechts guckst und so. Und rein theoretisch kannst du blind über die Fußgänger über Wege fahren, weil die Autofahrer halt sehr, sehr rücksichtsvoll ist. Also auf jeden Fall nice. Dann war ich so im Friedenspark, habe dort ein paar Fotos gemacht, auch das Fahrrad stehen lassen, bin ein bisschen zu Fuß rum. War nach Fuji-Klasse, man konnte in dieses Museum und sonst gehen. Wie gesagt, alles in Ordnung. Als es schon ein bisschen dunkel war, habe ich mir den TripAdvisor angeschmissen und wollte noch, wie gesagt, was essen gehen. Und diesmal habe ich mich für das beste kleine Insider-Lokal entschieden. Gibt es auch Fotos bekommen, habe meine erste Okonomishi, also dieses traditionelle Gericht aus Hiroshima, gegessen. Das war sogar nicht viel los. Das heißt, ich konnte direkt vorne als Highlight an der Theke sitzen, mit Bilder zeigen, was ich hatten wollte. Ich hatte mich dafür mit, wie heißt der Fisch, mit Tentakeln, hab's vergessen, Tentakelfisch habe ich gegessen. Na, ich komme jetzt drauf. War, wie gesagt, sehr, sehr lecker, mit einer Cola dabei, 1100 Yen, ein paar Fotos noch gemacht und wie gesagt, was dort noch besonders war, gibt es auch ein Video, in Restaurants darf man rauchen, während außerhalb man nicht rauchen kann. Das heißt, dieses Lustige ist, dass ihr keinen seht, der auf der Straße raucht oder für aber im Restaurant oder sie wirklich in so Raucherboxer eingesperrt sind. Das ist relativ lustig, um ihre Sucht zu haben. Habe ich auch später im Hotel gesehen. Und zwar im Hotel gibt es auch dann einen extra Raucherbereich. Ich gucke mal, ob ich jetzt noch mal ein bisschen was erzähle, wie so das Hotel war und die Frühstücke, ob euch das so interessiert. Also bis dato muss ich sagen, dass man Hotels alle im Grunde von Lage und Budget sehr gut gewählt waren. Also wie gesagt, finde ich euch als Empfehlung, aber das ist ja schon normalerweise immer ein bisschen individuell. Was ich dann noch gemacht habe, habe ich noch einen Supermarkt gemacht, um mich mit ein bisschen Essen, Trinke, Wasser, Bier und so hinzumachen oder um auch meine Lieblingsbeschäftigung, dieses Supermarkt kontrollieren, Einheimischen und so. Das war wie gesagt ein relativ großer Supermarkt mit geiler Sorte Eis und habe ich auch ein Video gedreht und so. Also ihr kennt mich ja, wie gesagt, da bin ich schon ganz fasziniert mit Eis und ein paar andere Sachen. Ja, ansonsten, wie gesagt, alles in Nähe von Hotel. Temperatur und so, alles in Ordnung, gut statt gut beleuchtet. Das heißt, ich fahre einfach mit Unterhemd und normalem Pullover, fahre ich dort rum. Ist jetzt nicht super warm, aber kalt hat man auch nicht. Also könnte man vielleicht noch ein Vlies drüber ziehen. Ja, also wie gesagt, deshalb bin ich auch noch durch dieses Vergnügungsviertel gefahren. Das war, wie gesagt, jetzt auch relativ unspektakulär. Also wie gesagt, mit in die Straße, die ganze Geschäftsleute rum und die hat die Karaoke-Bars gehen und so. War wirklich ganz, ganz nice. War ich auch dann nur kurz Spielhalle mir angeguckt und so. Ja, und dann war ich, glaube ich, so um 10 Uhr im Bett. Bett selbstverständlich kein englisches Fernsehen, sondern nur japanisches. Und wie gesagt, AS-Zimmer, ganz normale Business-Ausstattung mit Badewanne und Toilette, wie man sie so kennt. Und relativ breites Bett und relativ bequem. Und man muss kein Klimaanlage anschalten, man muss auch die Heizung mit anschalten. Also wie gesagt, alles super in Ordnung. Frühstück war ohne im Buffet-Form, auch mit japanisches Sache. Das fand ich relativ lecker, war auch jetzt für meine drei Nächte. Wie gesagt, denke ich total ausreichend. Ich trinke dort relativ viel, die dort halt Automaten hat, denn der Kaffee halt relativ frisch aufgebrüht hat. Man konnte Cola zappen, Milch. Und wie gesagt, was halt besonders ist, also Business Hotel ist, man kann zu zweit sitzen, in der Regel sitzt man aber allein. Das heißt, man sitzt aufgereiht nebeneinander und gegenüber, den sieht man nicht, weil praktisch dann Holz oder Spiegelglas vor der Tanne ist. Und wie gesagt, deshalb kurz Spoiler, ich habe mich dann auch mal auf einem anderen Platz gesessen, wo man praktisch den Leuten gegenüber sitzt. Das ist aber, wenn man ganz allein ist und in dieser Atmosphäre oder so, ist das ein bisschen ungewohnt. Aber gut, okay, wie gesagt, Japan und die ganze Geflogenheit so ein bisschen selbst auf euch wirken lassen. Gut, das war wie gesagt Bericht von meinem Anreisetag in Hiroshima. Das war das 7. November. Und wie gesagt, ich nehme euch dann in der nächsten Folge noch ein bisschen mit, was ich so in Hiroshima gemacht habe. Bis dann, machen's gut, servus.